Klavier ist heute leider ausverkauft gewesen. Kann man nichts machen? Stattdessen habe ich mal einen gregorianischen Männerchor engagiert. Das ist auch in Ordnung für mich. Weil der ist wirklich Weltklasse. Guck mal, was der für tiefe Töne singen kann, hier Paolo. Ein 1A-Bariton. Alles anders. Pier Paolo, solange du keinen Sex mit mir haben willst, ist alles in Ordnung. Du wohnst hier in der Schweiz, weit entfernt, im Zürcher Ghetto. Da redet man seltsam. Luzi, Luzi, du geile Sau. Pier Paolo, deine Homosexualität ist echt nichts Schlimmes. Ich finde sie in unseren Gesprächen erquickend. Ja, ja. Aber was erhoffst du dir dadurch? Pier Paolo, Pier Paolo, Pier Paolo. Was soll ich schon noch sagen, Pia? Du bist eine homosexuelle, geile Partysau mit deinen Polohemden. Damit bist du die einzige Partysau. Pia Paolo, du bist eine geile, schwule Partysau. Oh ja, deine Augen funkeln so schön. Und das Mondlicht reflektiert in ihnen. Pier Paolo Fraser, du nacken kannst, lehr dich abhauen. Abhauen. Pia Paolo, pack deine Koffer. Wir feiern heute Nacht. Wir feiern heute Nacht. Nacht, Nacht, Nacht, Nacht, Nacht, Nacht, Nacht. Heute Nacht geht's ab. Was? Der Gregoriatik Frauenchor und Männerchor hat jetzt aufgehört. Nun ja. Nun ja. Nun ja.